sì. Questo è solo per te, King Shock. Yeah, das ist nur für dich, King. Ich kann es heute noch kaum glauben, ich liebe dich. Wir müssen an uns glauben, ich kann nichts tun, muss ständig an dich denken. Ich muss dir andauernd Gedanken schenken. Wir lieben uns, du bist mir wichtig. Ich dreh durch, weil du so hübsch bist. Bis heute kann ich es nicht verstehen. Wie konntest du mir einfach so den Kopf zerdrehen? Ey, seit dem ersten Tag bist du in meinem Herz. I love you, mit dir vergesse ich Trauer und Schmerz. Ohne dich zu leben fällt mir einfach schwer. Dieses Lied ist für dich, denn ich lieb dich so sehr. Deine hübschen Augen, die Haare, dein Körper. Ich kann nicht genug von dir bekommen, es fehlen mir Wörter. Du bist perfekt, andere Frauen interessieren mich nicht. Etwas sehr steht für uns, denn du weißt, ich liebe dich. Ohne dich kann ich nicht leben, ich liebe dich. Ohne dich kann ich nicht leben, L plus S, das Symbol, das für uns steht. Weil dieses Lied sich nur um dich dreht, yeah. Ohne dich kann ich nicht leben, ich liebe dich. Ohne dich kann ich nicht leben, L plus S, das Symbol, das für uns steht. Weil dieses Lied sich nur um dich dreht. Wir schreiben uns immer 1000 SMS, jeden Tag Bilder über MMS. Mir ist es egal, was die anderen Leute sagen, sie sind neidisch. Lass ruhig die anderen Leuten plagen, zwischen uns liegt eine kleine Distanz. Doch bald haben wir uns fest in der Hand. Ja, amo, I love you, unendlich mal. Dieses Gefühl, es ist einfach nicht mehr normal. Ich liebe dich seit diesem Moment an. Mich hat's getroffen, beautiful wie das eben sein kann. Du bist meine Prinzessin, für dich geht durchs Feuer. Ich liebe dich, für dich ist mir nicht zu teuer. Und ich will nur dich, Schatz, das weißt du. Ich liebe dich so sehr, girl, I love you. Girl, du bist beautiful, du machst mich verrückt. Wir lieben uns so sehr, es ist einfach verrückt. Ohne dich kann ich nicht leben, ich liebe dich. Ohne dich kann ich nicht leben, L plus S, das Symbol, das für uns steht. Weil dieses Lied sich nur um dich dreht, girl. Ohne dich kann ich nicht leben, ich liebe dich. Ohne dich kann ich nicht leben, L plus S, das Symbol, das für uns steht. Weil dieses Lied sich nur um dich dreht. Sì. Questa canzone era solo per te, il mio più grande amore. Yeah. Nur für dich.